Hallo, wir sind KIZ. Das ist unsere Kolumne. Mit einem Song. Über ein sehr aktuelles Thema. Die globale Erwärmung. Ich gehe vor die Tür. Es ist sehr heiß. Vielleicht bin ich morgen nicht mehr da, wer weiß. Kinder, ich kann euch sagen, damals dieser Regenwald, ich kann mich dunkel erinnern, früher war es im Februar kalt. Atze, glaubst du, dass ich deinen Scheiß ausbade? Ist nicht. Spar dir deine Treibhausgase. Mein Name Tschernobyl, seid mir Hörner wachsen. Weltuntergang, ich höre da Trapsen. Fieber, die Welt hat Fieber, früher war es im Winter mal kalt. Fieber, seltsames Klima, zu Weihnachten hat's eigentlich geschneit. Fieber, die Welt hat Fieber, früher war's im Winter mal kalt. Fieber, seltsames Klima, zu Weihnachten hat's eigentlich geschneit. Ja, schönen Tag noch.